Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie. Sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, adieu, adieu. Deine Tränen tun weh, so weh, so weh. Unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci, chérie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist so wild wie die Liebe, die Liebe allein. Nur die kann so sein, so sein, so sein. Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, so schön, so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci, chérie. Merci.